Erste an diesem Tag sangen Deborah und Barak, der Sohn Abinums, ein Lied. Zweiter preist Jahwe, weil Führer Israel führten und das Volk bereit war zu kämpfen. Dritter hört zu, ihr Könige. Passt auf, ihr Fürsten. Ich will Jahwe singen und dem Gott Israels, Jahwe, ein Lied spielen. Vierter Jahwe, als du aus Seir kamst und aus dem Gebiet Edoms zogst, bebte die Erde, und die Himmel und Wolken ließen Wasser fallen. Fünfter, die Berge wankten vor Jahwe, sogar der Sinai wankte vor Jahwe, dem Gott Israels. Sechster, in den Tagen von Shamgar, dem Sohn Anats, und in den Tagen von Jel waren die Wege verlassen, und die Reisenden mussten unsichere Pfade nehmen. Siebter, die Anführer Israels waren untätig, bis du, Deborah, aufstandest und wie eine Mutter für Israel wurdest. Achter, man wählte neue Götter, und deshalb gab es Krieg an den Stadttoren. Damals sah man bei 40.000 Männern in Israel weder Schild noch Speer. Neunter, mein Herz ist bei den Anführern Israels, die sich freiwillig dem Volk anschließen, preiset Jahwe. Zehnter, ihr, die ihr auf rötlichen Eselinnen reitet, auf Teppichen sitzt oder auf den Wegen geht, sprecht. Elfter, weit weg vom Lärm der Bogenschützen, wo die Frauen Wasser schöpfen, soll man von Jahwes gerechten Taten erzählen und von den Taten seiner Anführer in Israel. Damals zog das Volk Israel zu den Toren hinab. Zwölfter, steh auf, Deborah, steh auf und singe ein Lied. Steh auf, Barak, Sohn Abinums, und nimm deine Feinde gefangen. 13. Damals kamen einige Anführer und Krieger herab, und Jahwe kam mit den Helden zu mir. 14. Aus Ephraim, dessen Wurzeln in Amalek lagen, folgten sie dir, Benjamin, mit deinen Truppen. Aus Maschir kamen Befehlshaber, und aus Sebulon kamen Männer, die den Stab des Befehlshabers trugen. 15. Die Fürsten von Issachar waren mit Deborah, und Issachar war wie Barak, er stürmte zu Fuß ins Tal. Bei den Bächen Rubens gab es viele ernste Überlegungen. 16. Warum bliebst du bei den Schafhürden sitzen, um den Flöten der Hirten zuzuhören? Bei den Bächen Rubens gab es viele ernste Überlegungen. 17. Gilead blieb ruhig jenseits des Jordan, und denn, warum blieb er bei den Schiffen? Asser saß still am Meeresufer und blieb ruhig in seinen Häfen. 18. Sebulon ist ein Volk, das sein Leben dem Tod preisgab, und Naphtali tat dasselbe auf den Höhen des Feldes. 19. Könige kamen und kämpften, damals kämpften die Könige Kanans bei Tanach, an den Wassern von Megiddo, aber sie gewannen keine Silberbeute. 20. Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera. 21. Der Bach Kishon riss sie fort, der Bach der Schlachten, der Bach Kishon. Meine Seele, tritt mit Kraft auf. 22. Damals stampften die Hufe der Pferde, als die starken Krieger galoppierten. 23. Der Engel Jahwe sagte, verflucht sei Meros, ja, verflucht seien seine Bewohner, weil sie Jahwe nicht zu Hilfe kamen, nicht mit den Helden für Jahwe kämpften. 24. Gesegnet sei Jel, die Frau von Heber, dem Keniter, mehr als alle anderen Frauen, gesegnet sei sie mehr als alle Frauen in den Zelten. 25. Er bat um Wasser, aber sie gab ihm Milch, in einer schönen Schale reichte sie ihm Dickmilch. 26. Sie streckte ihre Hand nach einem Zeltpflock aus und ihre rechte Hand nach einem Hammer. Sie schlug Sisera, zerschmetterte seinen Kopf und durchbohrte seine Schläfe. 27. Zu ihren Füßen brach er zusammen, fiel nieder und lag tot da. Wo er zusammenbrach, blieb er erschlagen liegen. 28. Siseras Mutter schaute durch das Fenster und rief durch das Gitter, warum kommt sein Wagen so spät nach Hause? Warum sind seine Pferde so langsam? 29. Die klügsten ihrer Fürstinnen antworteten ihr, und auch sie selbst wiederholte ihre Worte. 30. Sicher haben sie Beute gefunden und geteilt, ein oder zwei Mädchen für jeden Mann. Für Sisera gibt es bunte Kleider als Beute, viele bunte, bestickte Stoffe, zwei bestickte Tücher für den Hals der Königin. 31. So sollen alle deine Feinde untergehen, Jahwe. Aber die dich lieben, sollen strahlen wie die Sonne in ihrer vollen Kraft. Und das Land hatte 40 Jahre lang Frieden.